Ich bedanke mich bei unserem Aufpeitscher, Hardy Rupp. Das erste Stück heißt, was ist denn hier los? Komm nochmal, bis ich dann erfahre. Ich komm nicht aus dem Urlaub zurück in unser Ort. Da fall ich glatt in Ohnmacht, denn man sieht die Stadt. Auf der Kreuzung steht meine Oma und rieselt der Verkehr. Die lassen auch die Fußgänger durch das Fahrgottes Meer. Was ist denn hier los? Sind ihr total verrückt? Was ist denn hier los? Wer hat euch schon ins Hirn gepiekt? Was ist denn hier los? Ich weiß schon nicht mehr, wie es richtig ist. Schiebt die Karre durch die Bahn auf Schrott. Der kommt ganz schön in Schwitze, so handig macht er das. Der Weilrauer, die von der Müllabfuhr vom Büro seit Zigarre. Die sieht schon ganz schön an der Straße, du hast schon ohne Kappe. Was ist denn hier los? Sind ihr total verrückt? Was ist denn hier los? Wer hat euch schon ins Hirn gepiekt? Was ist denn hier los? Ich will schon nicht mehr, wie es richtig ist. Jetzt war dein Mensch krank und kriegst du mir die Daumen. Was ist denn hier los? Sind ihr total verrückt? Was ist denn hier los? Wer hat euch schon ins Hirn gepiekt? Was ist denn hier los? Ich weiß schon nicht mehr, wie es richtig ist. Da find ich zwei Verkäuferin, die Lot ganz schlecht schau mir. Ob ich ein Dormen schon was freu, das glitzert grad doch raus. Da reißt es schon der Kind los und holt ihn nicht vor Schraus. Aber da rappelt schon mein Wecker und gleich bin ich dann wach. War doch alles nur getrennt, wo mit der Klicke hat. verriegt. Wer hat das Sonne ins Hirn gebiegt? Ich weiß schon nicht mehr, wie's richtig ist. Sind wir total verrückt? Wer hat das schon ins Herz gekriegt? Ich weiß schon nicht mehr, wie's richtig ist.